Ich habe Einwanderung aus meinem Wortschatz gestrichen. Die Presse nennt mich deshalb auch den Boss der Rassisten. Mir ist scheißegal, was die Fotzen schreiben. Ich drück ihnen eine Stange wie Hantelscheiben. Hammer und Meißel, wer braucht das noch? Das Handwerk ist tot, Junge, ausgestopft. Die Industrie zerfickt den kleinen Mann, der sich trotz der ganzen Arbeit nichts mehr leisten kann. Manchen fehlt die Kohle, um sich Butter zu kaufen. Also welche Nutte sagt, dass wir den Euro hier brauchen? Ich scheiß auf Europa, ich will die Mark zurück. Aber werde gejagt, als wenn ich Gras vertick. Ich bin für immer verloren, hat mein Lehrer gesagt. Heute fährt der Spast ohne Zähne sein Rad. Die Straße ist hart und meistens geteert. Bescheiden zu bleiben, habt ihr Nutten verlernt. Und ab hier geht es für mich keinen Meter zurück. Die Luger ist geladen und der Abzug klickt. Das ist Straßenpropaganda, du hässlicher Panda. Und ich benutze deinen Körper als einen menschlichen Panzer. Denn ab hier geht es für mich keinen Meter mehr zurück. Ich hab die meisten meiner Hater in ihr Arschloch gefickt. Bin das Öl auf der Glut, die eiserne Wut. Und sie stehen an der Front mit beiden Beinen im Blut. An dieses Land verblödet an einem Fliesentisch. Und bei Frau Merkel gibt es Kaffee zum Bienenstich. RTL macht das Volk zu dummen Komparsen. Die meisten von denen würd ich einfach. Also bild dir deine Meinung, wenn du keine hast. Denn du sitzt mit deinem Arsch auf einem Pulverfass. Die Lunte brennt, die Hure rennt. Aber ich rappe weiter bis die Merkel. Ich lese nicht nur Fakten, ich sehe sie. Du suchst den ehrlichsten Deutschen, Sarrazin. Deiner Mutter würde ich gern mal in den Haaren ziehen. Doch die Hure wird besprungen wie ein Trampolin. Ich will den Abzug ziehen, aber darf es nicht. Hier gehen kleine süße Mädchen auf den Straßenstrich. Der Staat macht nix außer wegzuschauen, wenn alte fette Bonzen ihre Würde klauen. Und ab hier geht es für mich keinen Meter zurück. Die Luger ist geladen und der Abzug klickt. Das ist Straßenpropaganda, du hässlicher Panda. Und ich benutze deinen Körper als einen menschlichen Panzer. Denn ab hier geht es für mich keinen Meter mehr zurück. Ich hab die meisten meiner Hater in ihr Arschloch gefickt. Bin das Öl auf der Glut, die eiserne Wut. Und sie stehen an der Front mit beiden Beinen im Blut. Hier kommt der letzte deutsche Ritter mit einem Eisenherz. Auf der Straße kriegst du Kugeln aus Blei ins Herz. Ich hab nen Eimer Schmerz für deine Hurenmutter. Sie schluckt gerne Sperma wie Puderzucker. Der Antifeminist schreibt wieder schwarze Zahlen. Aber kommt ein neues Album, darf er Strafe zahlen. Ich komm wie Van Damme in dein Gebetshaus rein. Und die Jungs drehen ab, als wäre Hitze frei. Ich werd nachts immer wach, wenn das Blaulicht scheint. Wenn die ganzen harten Gangster auf der Straße schreien. Im Internetcafé ist wieder Messerstecherei. Kurz darauf schlaf ich mit nem Lächeln wieder ein. Du gehst für 100 Euro gerne Teller waschen. Ich geh für 100 Euro gerne Kellner klatschen. Die Zeitung schreibt, Nazi rastet aus, weil sich alles mit dem Titel einfach besser verkauft. Und ab hier geht es für mich keinen Meter zurück. Die Luger ist geladen und der Abzug klickt. Das ist Straßenpropaganda, du hässlicher Panda. Und ich benutze deinen Körper als einen menschlichen Panzer. Denn ab hier geht es für mich keinen Meter mehr zurück. Ich hab die meisten meiner Hater in ihr Arschloch gefickt. Bin das Öl auf der Glut, die eiserne Wut. Und sie stehen an der Front mit beiden Beinen im Blut. Yeah!